die noch von der Großen Koalition eingesetzte Kommission Verlässlicher Generationenvertrag schlägt vor, mehr Frauen in die volle Erwerbstätigkeit zu holen. Ihr Argument? Wenn Mütter leichter als bisher Vollzeit arbeiten können, zahlen sie auch höhere Beiträge in die Rentenversicherung. Ein Nachteil dieser Ideen soll nicht verschwiegen werden. Sie alle dürften eher kurzfristig bis mittelfristig wirken, weil mehr Menschen, die in die Rentenkasse einzahlen, ja auch irgendwann Rente bekommen werden. Und Menschen, die höhere Beiträge zahlen, bekommen auch irgendwann eine höhere Rente. Schließlich könnten wir die betriebliche Altersvorsorge stärken und damit die gesetzliche Rentenkasse entlasten, weil niedrigere gesetzliche Renten weniger schmerzen, wenn es noch eine zweite Rente gibt. Betriebsrente heißt, der Arbeitgeber zahlt zusätzlich zum Gehalt monatlich einen Betrag in einen individuellen Altersvorsorgevertrag. Das Geld vermehrt sich und zum Ende der Beschäftigung hat sich in dieser sogenannten zweiten Säule ein Betrag angespart, der zusätzlich zur gesetzlichen Rente das Auskommen im Ruhestand sichert. Schon jetzt haben alle angestellten ArbeitnehmerInnen Anspruch auf eine Betriebsrente, allerdings nicht darauf, dass der Arbeitgeber die Beiträge dafür zusätzlich zum Gehalt locker macht. Es ist immer noch eine freiwillige Leistung, die aber vor allem große Unternehmen nutzen, um attraktiv zu sein für gute Arbeitskräfte. Heikle Wohltaten via Rentensystem. Der demografische Wandel ist ein Hauptgrund, warum das Rentensystem in Deutschland massive Schlagseite bekommen hat. Einige weitere Probleme sind aber hausgemacht. Vor allem politische Entscheidungen in der Zeit der Großen Koalition haben diese Schlagseite auf Kosten der jüngeren Generationen verstärkt. Statt nach einem Weg zu suchen, wie Lasten gerechter verteilt werden können, baute die Regierung unter Angela Merkel die Ansprüche der RentnerInnen massiv aus. Beispielsweise führte sie die sogenannte Mütterrente ein. Damit konnten Frauen, deren Kinder vor 1992 geboren wurden und die wegen der Kindererziehung zu Hause geblieben waren, ein Jahr Beitragszahlung in die Rentenkasse geltend machen. 2019 wurde diese Zeitspanne auf 2,5 Anrechnungsjahre erhöht, und zwar entweder für die Mutter oder den Vater. Ähnlich teuer ist die Rente mit 63. Wer 45 Jahre gearbeitet hat, kann schon mit 63 in Rente gehen, ohne Abzüge. Klar, 45 Jahre im Berufsleben sind eine sehr lange Zeit. Insofern gibt es sozialpolitisch gewisse Gründe dafür. Aber aus der Perspektive einer nachhaltigen Finanzierung des Rentensystems ist die Regelung katastrophal. Früher in Rente gehen, also weniger einzahlen, aber länger Rente bekommen, ist das genaue Gegenteil von dem, was wir für eine langfristige Finanzierung brauchen. 2020 verabschiedete der Bundestag zudem das sogenannte Gesetz zur Einführung der Grundrente, das am 1. Januar 2021 in Kraft trat. Wer mindestens 35 Jahre lang Beiträge in die Rentenkasse gezahlt hat, aber trotzdem nur sehr wenig Rente bekommt, hat seither Anrecht auf einen sogenannten Grundrentenzuschlag. Dieser stockt den ausgezahlten Rentenbetrag etwas auf, durchschnittlich um 86 Euro pro Monat. Wer nur 33 Jahre eingezahlt hat, bekommt den Zuschlag anteilig. Sowohl Mütter als auch Grundrente sind einerseits nachvollziehbar, weil Menschen, überwiegend Frauen, die über Jahrzehnte Beiträge gezahlt oder die Lasten der Kindererziehung oder Angehörigenpflege getragen haben, dafür vom Staat in Form einer Grundsicherung eine gewisse Anerkennung bekommen. Aber beide sind auf der anderen Seite auch ungerecht, weil diese Grundsicherung eben nicht vollständig aus dem Bundeshaushalt finanziert wird, also von der staatlichen Gemeinschaft insgesamt, sondern überwiegend von den BeitragszahlerInnen, also denjenigen, die ohnehin schon extreme Lasten zu tragen haben. Allein 2020 soll die Mütterrente rund 12 Milliarden Euro gekostet haben. Die Grundrente setzte allein im Einführungsjahr 2021 zusätzliche 1,3 Milliarden auf den Zähler. So wurden mehrere teure Reformen vorrangig zugunsten der Rentner sowie der geburtenstarken, rentennahen Jahrgänge verabschiedet, schreibt der Ökonom und langjährige Regierungsberater Bert Rürup.